zum Überleben. Eine Hochkultur stirbt langsam aus, gerät ins Vergessen und wartet darauf, den Weg in die Steinzeit erneut zu gehen, bis man die deutsche Sprache nicht mehr versteht. Rückschritt heißt Fortschritt und der dumme Lach, Unwissen hat Stärke und Glück hat die Macht. Eigenständiges Denken wird überschätzt und du bist der Dumme, der sich nicht widersetzt. Menschen ist Fortschritt, weil ihr Fortschritt mautest, weil ihr ein als Mensch ist seine Mutter kennt. Wissen ist Macht, doch der Dumme lacht, denn Inklusion bleibt Frustration. Humanität statt Leistungsprinzip, denn Hauptsache jeder hat sich lieb. Denn Soziologen und Pädagogen haben die Wirklichkeit schon längst verbogen. Frankfurter Schule, Gleichstellungspropheten, bunte Fähnchen stets im Winde wehten. Eine Hochkultur stirbt langsam aus, gerät ins Vergessen und wartet darauf, Zeit erneut zu gehen, bis man die deutsche Sprache nicht mehr versteht. Rückschritt heißt Fortschritt und der dumme Lach, Unwissen hat Stärke und Glück hat die Macht. Eigenständiges Denken wird überschätzt und du bist der Dumme, der sich nicht widersetzt. Ein Paradies, der Rückgratlosen, die Geisteskranke, Virtuosen, die Generation. Und der dumme